Ganz ruhig lassen wir es heute Nacht angehen mit dem Stück Farbwolken von Katrin Klose, die unter anderem Violine an der Hochschule für Musik Nürnberg und Lehramt Musik an der Hochschule für Musik Würzburg studierte. Das Ensemble Der gelbe Klang wird geleitet von Armando Merino. Thank you. ruhig, fast ohne Puls. So die Spielanweisung zu dieser Komposition von Katrin Klose mit dem Titel Farbwolken. Das Ensemble Der gelbe Klang wurde geleitet von Armando Merino. Das Klavierstück Entfernung bietet der Pianist Nikolaus Knop aus dem Schaffen der jungen Komponistin Sophie Reich, die aktuell an der Münchner Musikhochschule studiert. Thank you. Der Pianist Nikolaus Knop interpretierte das Stück Entfernung von Sophie Reich. Ein alter Bekannter hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 ist dagegen Tobias P.M. Schneid aus dem oberfränkischen Rehau. Sein Konzert für Cello und Orchester Nummer 2 spielen Maximilian Hornung und das Münchner Kammerorchester. Thank you. Thank you. Thank you. Wir hörten das Konzert für Cello und Orchester Nummer 2 von Tobias P.M. Schneid in einer Aufnahme aus dem Jahr 2017 mit Maximilian Hornung und dem Münchner Kammerorchester unter Jon Storgards. Es folgen zwei kurze Stücke in Serie. Zunächst erklingt das Glazialrelikt von Eva Kuhn mit dem Vokalensemble Stimmgold. Danach betreten wir mit Klaus-Peter Verani den zweiten Raum. Es besteht eine negative Korrelation der Deckung der Zwergbirke mit der von Moorkiefern. Thank you. Der Komponist Klaus-Peter Verani, seit 2000 Bratscher im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in München, zeigte uns den zweiten Raum seiner drei Räume in D-Dur für Viola hier auf Bayern 2. Der Pianist und Komponist Minas Bourboudakis wurde 1974 auf Kreta geboren, lebt seit 1992 in Deutschland, wo er in München und Hamburg studierte. Seine Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bayerischen Kunstförderpreis und dem Förderpreis Musik der Stadt München. Sein Stück Light and Ashes für Klarinette und Live-Elektronik präsentieren Oliver Klenk und Matthias Nitschke. Musik

Thank you. Light and Ashes, eine Komposition von Minas Borboudakis, zum Klingen gebracht von Oliver Klenk an der Klarinette und Matis Nitschke in der Klangregie. Wie schmutzig die Welt ist, zeigt uns der 1956 in Bukarest geborene und in Bayern sehr gefragte Komponist Tom Sora anhand seines Werks Staub und Schlamm. Es musizieren Mitglieder des Ensembles Trio Lok München. Thank you. Thank you. Staub und Schlamm. Vertont von Tom Sora, hörbar gemacht von Mitgliedern des Ensembles Triolog München, hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Und noch einmal das Ensemble Der gelbe Klang, das wir schon am Anfang der Sendung gehört haben, nun verstärkt durch das Ensemble New Babylon. Armando Merino dirigiert das Stück Appreciation von Alexander F. Müller, Jahrgang 1987. Thank you. Appreciation, Anerkennung, Wertschätzung. Ein Stück von Alexander F. Müller, vorgestellt von den Ensembles Der Gelbe Klang und New Babylon, 2023 in der Münchner Spielstätte Schwere Reiter.